John Marshall arbeitete in der Zentralbank von Brisbane am Schalter. Es war kurz vor Dienstschluss und nur noch wenige Kunden hielten sich in der Halle auf, als plötzlich ein maskierter Mann durch die Tür hereinstürzte. Überfall! Hände hoch! Überfall! Der ist bewaffnet! Mami, hilf! Vorsicht! Auf den Boden! Los, los! Alles auf den Boden! Schnell, beeilt euch! Nächste Mal schieße ich scharf! Sie da! Lassen Sie die Alarmanlage in Ruhe! Das Geld in diese Tasche! Beeilen Sie sich! Oder glauben Sie, ich warte, bis die Polizei hier ist? Sie brauchen nicht zu warten. Wenn Sie sich umdrehen, können Sie sehen, dass die Polizei bereits da ist. Polizei, die Waffe weg! Was ist hier los, Marshall? So ein Zufall. Das ist doch nicht möglich. Sie meinen, dass wir hier sind? Wieso Zufall? Ich wünschte, alle Bankräuber würden im Handumdrehen erwischt, Inspektor. Ich begreife nicht, dass Sie so schnell hier sein konnten. Ja, wir sind alarmiert worden. Vor etwa 3 Minuten. Schneller konnten wir wirklich nicht hier sein. Ja, führen Sie den Mann ab. Vor 3 Minuten? Aber das war ja vor dem Überfall. Los, bringt den Mann endlich raus. Na, aber doch. Beruhigen Sie sich, meine Damen und Herren. Es ist alles vorbei. Ach, Mr. Marshall, haben Sie die Alarmanlage betätigt? Ja, das war ich, Herr Direktor. Ich habe die Polizei alarmiert, als der Mann die Bank betreten wollte. Vor dem Überfall? Aber da konnten Sie doch noch gar nicht wissen, dass der Mann die Bank überfallen wollte. Oder können Sie Gedanken lesen? Ja, ich wusste Bescheid, bevor der Mann in der Bank war. Merkwürdig. Sie haben die Gedanken dieses Mannes erfasst. Es ist nicht zu glauben. Ist Ihnen schon einmal so etwas passiert? Dass ich die Gedanken anderer erfassen konnte? Ja, genau. Das meine ich. Wissen Sie, was ich gerade denke? Oh, Herr Direktor, das ist aber wirklich großzügig. Was? Was wäre großzügig? Die Belohnung für mich. Sie dachten doch eben daran, mir eine Prämie von 100 Pfund auszuschreiben. Das ist ja unheimlich. Ein Telepath. Sie sind ein Telepath, Mr. Marshall. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, Ihnen eine solche Belohnung auszuzahlen. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Gabe. Das kann ich nicht. Ich habe schon oft erfasst, was die Menschen denken, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Erst heute ist mir so recht bewusst geworden, welche Konsequenzen so eine Fähigkeit haben kann. Mr. Marshall, Sie sind ein Phänomen. Wenn ich dies hier nicht selbst erlebt hätte, würde ich nicht glauben, dass es so etwas gibt. Seit 5 Tagen war kein Schuss mehr gefallen. Es schien, als hätten die Großmächte ihren Widerstand gegen die dritte Macht aufgegeben. Doch daran glaubte Perry Roder nicht. So schnell würde man sich den neuen Realitäten nicht beugen. Er war sich dessen sicher, dass die Geheimdienste in Ost und West einen weiteren Angriff vorbereiteten. Perry, wo bist du hin? Zu Crest. Glaubst du wirklich, dass du an dem Roboter da vorbeikommst? Das werden wir ja erleben. Hey, Roboter. Melde mich... Oh, Sie sind sehr unvorsichtig, Roden. Was wollen Sie? Oh, Tora, ich habe Sie gar nicht gesehen. Gut, dass Sie da sind. Ich muss Crest sprechen. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Unter anderem deshalb, weil ich mit einem neuen Angriff auf uns rechne. Na und? Glauben Sie, wir könnten ihn nicht abwehren? Wir sollten nicht kämpfen, sondern verhandeln. Wenn Sie Arken jemals wiedersehen wollen, dann müssen Sie erreichen, dass die anderen uns helfen. Crest braucht Ruhe. Dr. Haggard hat mir erlaubt, mit ihm zu sprechen. Ach, Dr. Haggard hat es erlaubt. Kommen Sie nur nicht auf den Gedanken, mich zu fragen. Das habe ich auch nicht vor. Lassen Sie mich vorbei, damit ich den Antigravlift betreten kann. Sie sollten mich nicht unterschätzen, Roden. Das könnte Ihnen schlecht bekommen. Ich hoffe, ich störe nicht, Crest. Ganz im Gegenteil. Wie geht es Ihnen? Dr. Haggard meint, Sie machen eine zweite Jugend durch. Das ist treffend formuliert, Perry. Der Mann ist ein Wunderdoktor. Ja, wenn ich Sie so sehe, muss ich Ihnen recht geben. Auf Arken haben wir keine Ärzte mehr wie ihn. Ich würde Arken gern irgendwann einmal besuchen. Sie werden Arkon kennenlernen. Wirklich? Ist das Ihr Ernst? Es könnte sein, dass die Menschen eines Tages unter der Anleitung der Arkoniden das Erbe des galaktischen Imperiums übernehmen. Wie gefällt Ihnen dieser Gedanke, Perry? Ein wenig zu fantastisch. Dafür sind die Menschen noch nicht reif, Crest. Jetzt unterschätzen Sie die Menschen. Mag sein, aber ich glaube einfach nicht, dass die Arkoniden so selbstlos sind, uns ein solches Erbe zu überlassen. Beurteilen Sie uns nicht nach Tora. Ihr eiskalter und logischer Verstand ist das Ergebnis intensiver Indoktrination. Was bedeutet das? Indoktrination ist eine mechano-hypnotische Lehrmethode, bei der brachliegende Gehirnpartien aktiviert und die bereits funktionierenden intensiviert werden. Aha. Also eine Art Hypnoschulung. Ja, so könnte man es nennen. Ich möchte Ihnen das Wissen der Arkoniden mit dieser Methode übermitteln. Ist das Ihr Ernst? Das Wissen der Arkoniden? Warum? Natürlich habe ich meine Hintergedanken dabei, Perry. Eines Tages werden zwei Völker die Milchstraße beherrschen, die Arkoniden und die Terraner. Die Terraner, Perry. Ja, ja, ich verstehe. Terraner, die Bewohner des politisch geeinten Planeten Terra. Die Arkoniden können das Imperium bald nicht mehr zusammenhalten. Bevor wir das Reich jedoch verfallen lassen, teilen wir es lieber mit einem starken Verbündeten. Mit einem Freund, der uns zu Dank verpflichtet ist. Ja, das ist einleuchtend. Wir sind bisher niemandem begegnet, der geeigneter wäre als die Bewohner des Planeten Terra. Deshalb werde ich Sie und einen zweiten Mann, den Sie bestimmen sollen, unserem Indoktrinator anvertrauen. Wen schlagen Sie vor? Reginald Bull. Das dachte ich mir, Perry. Morgen werden Sie über ein Wissen verfügen, wie es die gesamte Menschheit nicht besitzt. Sie werden ein Mensch sein, wie er unter anderen Umständen wohl erst in 10.000 Jahren geboren werden würde. Ich danke Ihnen, Crest. Aber was wird Tora dazu sagen? Ich bin der Wissenschaftler der Expedition. Ich entscheide. Aber sie ist die Kommandantin. Ja, das ist richtig. Sie ist für das Raumschiff und den Flug verantwortlich. Aber nicht für die wissenschaftlichen Maßnahmen. Sie rechnen also damit, dass Tora gegen die Schulung protestiert? Ich habe mich für die Indoktrination entschieden. Und sie wird auch durchgeführt. Crest hielt Worte. Er vermittelte Perry Rodan und Reginald Bull das Wissen der Arkoniden mit Hilfe des Indoktrinators. Als Perry Rodan danach erwachte, war es ihm, als seien nur Sekunden vergangen. Neben ihm saß Reginald Bull und blickte ihn mit einem Ausdruck unbeschreiblicher Verwunderung an. Vor ihnen am Schaltpult stand Crest. Sie können aufstehen. Der erste Teil der Hypnoschulung ist abgeschlossen. Sie haben beide die gleiche Ausbildung erhalten. Ihre Gabe, Perry, sich blitzschnell auf eine überraschende Situation umstellen zu können, wurde erweitert. Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendetwas gelernt habe. Wie heißt die Quadratwurzel aus 527076? 726, warum? Ja, 726, das stimmt. Sind Sie nun überzeugt, dass Sie etwas gelernt haben? Tatsächlich, Chris. Dabei bin ich in Mathematik früher immer eine Niete gewesen. Sie werden in den kommenden Tagen noch sehr viel mehr an sich entdecken. Der Indoktrinator hat Ihnen das ungeheure Wissen unserer arkonidischen Zivilisation eröffnet. Es gehört Ihnen. Ich hoffe nur, wir werden damit fertig. Was? Das werden Sie. Aber jetzt etwas anderes. Unsere Verbindung zur Außenwelt ist unterbrochen. Störsender verhindern jede Kontaktaufnahme. Einer von Ihnen muss die Energiekuppel verlassen, um Informationen einzuholen. Wir benötigen Material und Helfer. Die Roboter können nicht alles allein machen. Natürlich nicht. In dieser Wüste wird ein Industriewerk entstehen, wie es Ihre Welt noch nicht gesehen hat. Ohne die leistungsstarken Raumschiffe, die wir hier bauen werden, erreichen wir Arkon niemals. Und wir wollen ja noch mehr als das. Sie denken an das galaktische Imperium. Eine riesige Flotte wird notwendig sein, es zu errichten und zu halten. Crash, das liegt noch in weiter Zukunft. Richtig, aber die Keimzelle liegt hier in dieser Wüste. Ich werde selbst gehen. Ich frage mich nur, wie schnell man mich entdecken wird. Wirklich? Obwohl Sie die technischen Hilfsmittel jetzt kennen, die Ihnen zur Verfügung stehen? Der Arkonidenanzug. Ein Miniaturenergieschirm schützt mich, wenn ich einen solchen Anzug trage. Mit dem Lichtwellenumlenker kann ich mich unsichtbar machen. Und mit dem eingebauten schweren Neutralisator kannst du sogar fliegen. Sobald ich die Ausrüstung habe, breche ich auf. Gut, Thora ist einverstanden. Sie sieht ein, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten müssen. Glauben Sie wirklich? Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass wir in Thora nunmehr eine zuverlässige Partnerin haben. Zwei Tage später saß Perry Rhodan in Los Angeles im Flughafenrestaurant. Obwohl sein Bild überall auf der Welt in den Zeitungen und in den Nachrichten der Fernsehstationen veröffentlicht wurde, hatte ihn noch niemand erkannt. Mit der Arkoniden-Ausrüstung, die er unter seiner normalen Straßenkleidung trug, fühlte er sich völlig sicher. Entschuldigen Sie, Sir, ist der Platz noch frei? Ja, bitte. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Ja. Sie sind Perry Rhodan, nicht wahr? Na, bitte fürchten Sie nichts. Ich verrate Sie nicht. Dafür haben Sie zu viel für uns alle getan. Tja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Lesen Sie Zeitungen? Zurzeit kaum. Ja, vor einer Woche wurde ziemlich viel über mich geschrieben. Niemand glaubt, was da stand, aber es ist wahr. Ich bin John Marshall. Marshall? Moment, da habe ich doch etwas gelesen. Sie sind der Telepath Marshall? Sie haben meine Gedanken erfasst und dadurch erfahren, wer ich bin. Ja, so war es. Sie wissen jetzt also, dass ich mit der Industrie verhandelt habe. Wie lange haben Sie diese Fähigkeit schon? Ja, seit meiner Kindheit, wenn auch nur unbewusst. Erst vor einer Woche wurde mir klar, dass ich ein Telepath bin. Wann wurden Sie geboren? Ende 1945. Ende 1945 ist in Hiroshima eine Atombombe gefallen. Sie und Ihre Strahlung könnten eine Mutation bewirkt haben. Bei Ihnen und vielleicht auch bei einigen anderen. Sicherlich sind Sie nicht der einzige Mutant. Ich bin ein Mutant? Ja. Bei Ihnen liegt eine Veränderung der Erbmasse vor. Sie hat bewirkt, dass Sie telepathische Fähigkeiten entwickelt haben. Wären Sie bereit, für mich zu arbeiten? Ich hatte die Absicht, aus meinen Fähigkeiten Kapital zu schlagen. Aber ich glaube, das sollte ich aufgeben. Es gibt größere Aufgaben für mich. Das entnehme ich Ihren Gedanken. Oh, Sie haben mich belauscht. Verzeihen Sie mir. Sie dachten daran, dass zum ersten Mal Außerirdische auf die Erde gekommen sind? Ja, das ist richtig. Nun, Sie haben mir meine Frage noch nicht beantwortet. Tja, ich würde gern für Sie arbeiten. Geld kann ich Ihnen nicht bieten. Es gibt Dinge, die wertvoller sind als Geld. Ideale. Ideale? Ja. Wofür kämpfen Sie? Wollen Sie Macht? Ich weiß nicht. Bisher hatte ich keine Zeit, darüber nachzudenken. Es galt, einen Atomkrieg zu verhindern. Eben. Ich bin also bereit, wenn Sie mich wollen. Moment. Man ist Ihnen auf der Spur, Roden. Der Wagen dort drüben neben dem Taxi gehört zur Polizei. Zwei Männer sind ausgestiegen. Drehen Sie sich nicht um. Sie kommen herein. Sie gehen auf uns zu. Hier ist Geld für die Zeche, die ich gemacht habe. Wir sehen uns am Flughafen wieder. In einer Stunde warten Sie dort auf mich. Perry Rhodan, kommen Sie bitte. Sie sind verhaftet. Ich bin Forster Douglas, wenn Sie nichts dagegen haben. Wieso belästigen Sie mich? Lassen Sie die Hände, wo Sie sind, Rhodan, und kommen Sie mit. Sie lassen mich jetzt gehen. Sie haben Perry Rhodan nicht gefunden. Melden Sie das Ihrer Dienststelle. Warum hast du ihn denn kommen lassen? Ich? Du hättest ihn ja auch festnehmen können. In welche Richtung ist er geflohen? Nach dort, Richtung Flugplatz. Los, hinterher! Er hat sie ausgetrickst. Sollen Sie ihn doch laufen lassen? Wirklich. Eine Stunde später wartete John Marshall im Flughafengebäude auf Perry Rhodan. Aber er glaubte nicht daran, dass dieser kommen würde. Denn in der Halle wimmelte es geradezu von Polizei. Hallo, Mr. Marshall, wo bin ich? Erschrecken Sie nicht, ich bin unsichtbar. Ich weiß, dass Sie da sind, Rhodan. Auf dem Flugfeld steht ein Jagdbomber. Er ist startbereit. Die Besatzung besteht aus dem Piloten und drei Mann. Wir gehen jetzt hinaus. Sie kommen doch mit, oder? Natürlich. Gut. Gehen Sie jetzt langsam in Richtung der Barriere. Ich bleibe in Ihrer Nähe. Gehen Sie. Gut. Hoffentlich hält man uns nicht auf. Ihre Flugkarte, bitte. Bitte. G12, Mr. Marshall. Danke. So, jetzt nach links. Durch die Tür. Ja, die Tür. Gehen Sie. Niemand achtet auf uns. Sie meinen den Jagdbund oder dort? Genau. Können Sie die Bahn schaffen, so wie die drei Männer unter der Trafik? Der Pilot und die beiden Bordingenieure. Gut. Ich werde jetzt wieder sichtbar. Wo kommen Sie denn her? Wir starten. Steigen Sie ein. Wir fliegen mit Ihnen. Wie viel Treibstoff haben Sie? Reicht dafür einen Flug über den Pazifik? Sie sind doch Perry Roden. Ja, der bin ich. Aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Der Treibstoff? Ich kann Sie um die halbe Erde bringen, wenn Sie wollen. Steigen Sie ein. Aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Roden? Ja, Mr. Marshall? Er meint es ehrlich. Er steht zu Ihnen, auch ohne, dass Sie ihn mit dem Psychostrahler beeinflussen. Agenten und Sicherheitsverbände der verschiedenen Nationen umzingelten nach wie vor den Stützpunkt, den Perry Rodan mit Hilfe der Akoniden in der Wüste Gobi errichtet hatte. Dieses Mal schossen die Militärs nicht auf die Energieglocke, sondern sie trieben einen Tunnel unter die Energiekuppel, um den Stützpunkt mit Hilfe einer Wasserstoffbombe zu vernichten. Davon ahnte Rodan nichts, als er mit dem Jagdbomber zurückkehrte. Wir haben es gleich geschafft. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gehen Sie tiefer und landen Sie auf der Sandfläche, die wir gleich sehen werden. Mr. Marshall und ich steigen aus, sobald wir unten sind. Und was ist mit uns, Mr. Roden? Ihnen wird nichts geschehen. Alle werden glauben, dass wir Sie zu diesem Flug gezwungen haben. Wie kommen wir durch den Energieschirm? Mit Hilfe meiner Ausrüstung. Ich kann den Schirm an jeder beliebigen Stelle neutralisieren. Da drüben ist unser Ziel. Sehen Sie das ebene Wüstenstück neben dem Energieschirm? Ja, darunter. Das wird eine verdammt schwierige Landung, Sir. Ich fürchte, die Maschine geht dabei zu Bruch. Ah, Sie schaffen das schon. Oder soll ich die Maschine übernehmen? Nein, nein, nicht nötig. Runter jetzt, runter! Ja, so ist gut, ausgezeichnet. Könnte gar nicht besser sein. Achtung, gleich setzen wir auf. Passen Sie auf, der Fels dort! Daran kommen wir nicht vorbei. Treibstoffzufuhr aus. Ist aus. Verletzt? Nein, alles in Ordnung. Wir haben es geschafft. Marshall, kommen Sie. Ihnen allen vielen Dank. Noch ist alles ruhig. Springen Sie, los, kommen Sie, Marshall. Gut so. Ein Glück, dass hier kein Fels ist. Wir hätten uns das Knick brechen. Bleiben Sie ganz dicht bei mir. Mein Energieschirm schützt uns beide. Da, da ist ein Düsenjäger. Er kommt genau auf uns zu. Er schießt! Er kann uns nichts anhaben. Mit diesem Kaliber kann er den Energieschirm nicht durchschlagen. Sehen Sie? Sehen Sie, da ist die Energieglocke. Wo denn das Flugzeug? Es fliegt gegen den Energieschirm. Das wäre nicht nötig gewesen. Der Pilot hat nicht aufgepasst. Weiter, weiter. Da kommen noch mehr Maschinen. Achtung, ich schalte jetzt das Neutralisationsfeld ein. Sehen Sie? Da ist die Lücke im Energieschirm. Es ist unglaublich, was diese Akoniden leisten. Von jetzt ab werden Sie nur noch staunen. So? So, wir sind durch. Ich schalte meinen Energieschirm aus. Wir brauchen ihn jetzt nicht mehr. Wir haben es geschafft, John Marshall. Herzlich willkommen auf dem Gebiet der dritten Macht. Als Perry Rodan und John Marshall sich abwandten, um zur Stardust zu gehen, erschien plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, ein Japaner. Fast wären sie mit ihm zusammengeprallt. Wer ist das? Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Mr. Roden, ich bin ein Mutant. Ich bin Teleporter. Teleporter? Sagten Sie wirklich Teleporter? Ja, Mr. Roden. Meine Eltern waren in Hiroshima, als dort die Atombombe fiel. Vielleicht verstehen Sie, was ich damit sagen will. Taco Kakuta ist tatsächlich ein Mutant wie ich. Er ist in der Lage, sich von einem Ort an den anderen zu versetzen, ohne auch nur einen Schritt zu tun. Nur durch die Macht seines Willens. Er kommt von da unten. Ja, das ist richtig. Ich komme aus einem Stollen, der sich unter dieser Energiekuppel befindet. Aber woher wissen Sie das? Ich bin auch Mutant, Taku Kakuta. So heißen Sie doch, nicht wahr? Sie sind Teleporter. Ich kann Gedanken lesen. Wir sind beide Mutanten. Sie wollen Perry Roden helfen? Ja. Er hat die atomare Katastrophe verhindert. Dafür sollte ihm die gesamte Menschheit danken. Doch die meisten haben wohl noch nicht begriffen. Wovor wollten Sie uns warnen, Taku? Wir haben einen Stollen unter die Energieglocke getrieben. Morgen wird eine Wasserstoffbombe hineingebracht und gezündet. Ich glaube kaum, dass von Ihrem Stützpunkt viel übrig bleibt, wenn Sie nichts unternehmen. Eine Bombe unter uns? Ich verschwinde jetzt. Zerstören Sie den Stollen. Ich werde dafür sorgen, dass sich heute Nacht niemand darin aufhält. Er ist weg. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Ah, dort kommt Bully. Mein Freund Reginald Bull, der zweite Pilot und Techniker der Stardust. Sagen Sie mir noch, was dachte Taku Kakuta? Genau das, was er gesagt hat. Also, die Wahrheit. Hallo, Bully. Hallo, Perry. Gut, dass du wieder da bist. Wer ist das denn? Oh, oh, oh, Mr. Bull, so ist das nicht. Ich benutze niemals Pomade. Mein Haar ist von Natur aus glatt. Und Sie sind auch nicht gerade eine Schönheit. Und darüber hinaus geht es ja einen feuchten Kehricht an, ob und wie ich mich an Roden rangemacht habe. Lieber Himmel, kann der Kerl Gedanken lesen? Ja, genau so ist es, Bully, er kann. Aber für dich spielt das ja keine Rolle. Du kannst dich abschirmen, wenn du willst. Die Indoktrination hat dir dazu verholfen. Da bin ich aber verdammt froh, mein Lieber. Du hast es mit John Marshall zu tun, dem ersten Telepathen der langsam erwachsen werdenden Menschheit. Aha, freut mich. Vor allem, wenn Sie sich für uns entschieden haben. Habe ich, Mr. Bull. Ich muss mit Crest sprechen. Er steht da drüben beim Beiboot. Komm, wir gehen zu ihm. Man bereitet einen Angriff auf uns vor. Morgen sollen wir in die Luft gesprengt werden. Das habe ich erwartet. Sie haben sich also von unten an uns rangemacht. Roden, ich freue mich, dass Sie zurück sind. Hatten Sie Erfolg? Hatte ich, aber davon später. Rufen Sie bitte Tora. Unsere Gegner haben einen Stollen unter den Energieschirm getrieben. Sie wollen morgen eine Bombe zünden. Sie haben jemand mitgebracht. Einen Telepathen, wie? Woher wissen Sie das? Das spüre ich. Die Menschheit hat also eine Entwicklungsstufe übersprungen. Crest, die Bombe! Darüber sprechen wir mit Tora. Sie kommt gerade aus der Schleuse. Tora! Crest? Was gibt es? Ein gefährliches Problem. Wir müssen darüber sprechen. Gut, aber nicht hier draußen. Wir gehen ins Schiff. Tora führte Crest, Rodan, Bully und John Marshall in eine komfortabel eingerichtete Kabine des Beibootes. Hier erklärte Rodan noch einmal, welche Gefahr ihnen allen drohte. Diese Barbaren werden nie begreifen, wie sehr wir ihnen überlegen sind. Es wird Zeit, ihnen eine Lehre zu erteilen, die sie nicht vergessen werden. Nein, Tora. Es muss genügen, den Anschlag zu verhindern. Wir müssen diese Barbaren töten, dann haben wir Ruhe vor ihnen. Damit würden wir uns nur selbst schaden. Denn ohne fremde Hilfe werden wir Arkham niemals erreichen. Das weißt du so gut wie ich. Ja, das ist richtig. Also, was tun wir? Können wir den Stollen von hier aus zerstören? Natürlich. Mit dem Brennpunktstrahler. Was ist das? Ich kann einen Energiestrahl in die Tiefe senden, bei dem die vernichtende Wirkung erst in einer ganz bestimmten Tiefe einsetzt. Ich kann den Stollen zerschmelzen. Genügt das? Vollkommen. Und dann? Das wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass man uns noch lange als Feinde betrachten wird. Man beginnt zu begreifen, dass wir der Menschheit nur Vorteile bieten. Die für uns positiven Betrachtungen in der Presse werden immer häufiger. Wir haben bereits mehr Freunde in der Welt, als wir ahnen. Das würde mich freuen. Wann soll ich die Waffe einsetzen? In genau 10 Stunden, Tora. Falls Ihre Ortungsinstrumente nicht anzeigen, dass die Bombe schon vorher eingebracht wird. Ab Mitternacht wird der Stollen leer sein. Dafür sorgt ein Freund, den wir auf der anderen Seite haben. Glauben Sie mir, Roden. Einmal nehme ich noch Rücksicht. Muss ich jedoch noch einen weiteren Angriff abwehren, dann schlage ich so hart zurück, dass die Erde praktisch entvölkert wird. Es wäre gut, wenn Sie Ihren kriegerischen Artgenossen mitteilen würden, was Sie erwarten. Merkwürdig. Sie denkt ganz anders, als sie spricht. Um 4 Uhr morgens standen Perry Rodan und Bully vor der Stardust. Sie warteten darauf, dass Tora den Stollen vernichtete. Taku Kakuta hat den Stollen räumen können. Er hätte uns informiert, wenn es ihm nicht gelungen wäre. Tora kann also beginnen. Es ist genau 4. Es ist nichts zu sehen. Aber etwas zu hören. Tatsächlich. Das ist tief unter uns. Hörst du? Die Blut holt die Luft aus dem Stollen. Sie schlagen Alarm. Sieh dir das an. Da drüben wird es ganz hell. Irgendetwas leuchtet. Das ist die Glut, die aus dem Stollen kommt. Es ist vorbei, Mr. Roden. Taku. Wo zum Teufel, Perry, kommt dieser Mensch her? Mach den Mund zu, Bully. Das ist der Teleporter Taku Kakuta. Und er hat uns gerade eine Probe seines Könnens gegeben. Das habe ich gesehen. Er hat mir beinahe auf die Füße getreten, als er hier ankam. Der Stollen existiert nicht mehr, Taku. Werden Sie jetzt bei uns bleiben? Ja, Mr. Roden. Danke. John Marshall und Sie verstärken uns entscheidend. Ich glaube jetzt, dass wir schaffen werden, was wir uns vorgenommen haben. Deshalb bin ich hier. Ich bin ebenfalls davon überzeugt. Ach bitte, lassen Sie sich mal anfassen, Taku. Bitte? Er ist tatsächlich echt. Natürlich ist er echt. Hast du gedacht, er ist ein Geist? Und er kann sich jederzeit an einen anderen Ort versetzen? Auch in das Kugelschiff der Akoniden? Warum nicht? Taku, würden Sie nachsehen, ob Tora mit ihrem Gegenangriff fertig ist? Oder hast du etwas dagegen einzuwenden, Perry? Nein, überhaupt nicht. Wenn Taku einverstanden ist. Weg ist er. Einfach so. Es ist nicht zu fassen. Hoppla, da ist er ja schon wieder. Mann, Taku, das ging schnell. Es tut mir leid, aber Tora war nicht mehr zu sprechen. Sie legte sich gerade zur Ruhe. Und? Hat sie sich erschreckt? Sie hat mich nicht bemerkt. Ich materialisierte hinter ihrem Rücken. Sie war gerade dabei, das Gewand abzulegen. Das Gewand Taku, wir sind doch Freunde, nicht wahr? Und wir werden noch bessere Freunde werden. Wollen Sie? Ja, natürlich. Warum fragen Sie? Was erwarten Sie von mir? Sie müssen mir unbedingt das Teleportieren beibringen. Später an diesem Morgen kamen Perry Rodan und Bully in die Zentrale des Beibootes, wo Crest und Tora an den Geräten arbeiteten. Rodan wollte, dass Bully und er eine erweiterte Hypnoschulung erhielten. Doch damit war Tora nicht einverstanden. Ihr Gehirn wird unter der Flut der Impulse durcheinander geraten. Sie werden den Verstand verlieren. Ich als lallender Idiot wäre doch sicherlich ein tröstlicher Anblick für Sie, oder nicht? Darum geht es doch nicht. Sie und Ihr Freund können nichts mehr lernen. Dazu müssten Sie andere Gehirne haben. Ach, meinen Sie wirklich? Was Sie bisher gelernt haben, ist nicht so viel im Vergleich zu dem, was Ihnen bevorsteht. Irgendwann werden Sie begreifen, dass ich nicht vorhabe, irgendetwas zu tun, was für Sie von Nachteil wäre oder Ihren Stolz verletzt. Taku! Der Teufel soll Sie holen, Taku Kakuta. Woher kommen Sie so plötzlich? Warum wünschen Sie mich zum Teufel, Bully? Ich habe Besseres verdient. Ich bringe gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Sollte es auf dieser Welt doch noch gute Nachrichten geben? Die Asiatische Föderation sieht ein, dass sie der dritten Macht nichts anhaben kann. Sie zieht ihre Truppen zurück. Danke, Taku. Jetzt brechen bessere Zeiten an. Ich verschwinde wieder. Wieder kommt und sich wieder so mir nichts, dir nichts. Daran muss ich mich wohl erst gewöhnen. Sie werden es schon schaffen, Bully. Zumal wir die Erde für ein paar Tage verlassen werden. Die Erde verlassen, Crest? Für den Rest der Hypnoschulung sollten Sie beide so viel Ruhe wie möglich haben. Doch darüber hinaus müssen wir nach unserem Kreuz auf dem Mond sehen. Er ist sicherlich nicht völlig zerstört worden. Wir werden noch eine Reihe von wichtigen Dingen bergen können. Ja, ich habe noch einiges zu erledigen. Wir sehen uns später. Oh, entschuldigen Sie, Tora. Ich hätte Sie fast umgerannt. Roden, wenn Sie noch mehr Energie entwickeln, werden Sie eines Tages in der Lage sein, durch die Wand hindurchzugehen. Und wenn Sie es eines Tages fertigbringen, Ihre Nase weniger hochzutragen, dann werden Sie ein ganz annehmbares Frauenzimmer sein. Komm, Bully, wir gehen hier entlang. Da ist ja Taku Kakuta. Erstaunlich, dass er uns nicht wieder vor die Füße teleportiert. Taku, gut, dass Sie auf uns warten. Ich habe eine Einkaufsliste für Sie vorbereitet. Wir werden für Crest und Tora ein Sternenschiff bauen. Sie wollen ihnen dazu verhelfen, nach Arkon zurückzukehren? Wenn wir Crest und Tora als Verbündete behalten wollen, dann müssen wir das Raumschiff bauen. Ja, und dafür benötigen Sie sehr viel Material, das ich für Sie in aller Welt einkaufen soll. Genau das, Taku. Es wird schwer für Sie werden. Der Geheimdienst wird nach einigen Tagen wissen, dass Sie ein Teleporter sind. Von da an wird vermutlich scharf auf Sie geschossen. Einen Teleporter erwischt man nicht so schnell. Unterschätzen Sie unsere Gegner nicht. Für den NATO-Raum ist Alan D. Merkant verantwortlich. Ein schlauer Fuchs. Gehen Sie davon aus, dass er unsere Pläne kennt? Sie glauben, dass er sie kennt? Woher denn? Ich halte Alan D. Merkant für ein Genie, das genau vorherberechnen kann, was sein Gegenspieler plant. Das Beiboot startete bald darauf, mit Rodan und Reginald Bull an Bord. Crest führte es in eine Umlaufbahn um die Erde, um hier die zweite Hypnoschulung vorzunehmen. Alles schien planmäßig zu verlaufen. Doch als Rodan nach der Schulung erwachte, hatte er bohrende Kopfschmerzen. Und er wusste, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Crest stand vor ihm und blickte ihn hilflos und unsicher an. Crest, was ist los? Geht es Ihnen denn? Mir geht es ausgezeichnet, aber was ist los? Tora, sie hat... Wo ist sie? In der Zentrale. Geh nur. Ich komme gleich nach. Tora, was haben Sie vor? Ach, Zero, was treiben Sie hier in der Zentrale? Wieso sind Sie wach? Was wollen Sie von mir? Ich will wissen, was Sie nun schon wieder ausgeheckt haben. Ich habe es satt, mich von einem Halbaffen herumkommandieren zu lassen. Wir kehren zur Erde zurück und ich nehme die Dinge selbst in die Hand. Welche Dinge? Glauben Sie, Sie können Ihr neues Schiff irgendwo auf dem Markt kaufen? Ich werde die Menschen zwingen, es mir zu bauen. Zwingen? Womit denn? Sie werden nichts erreichen. Je mehr Gewalt Sie den Menschen androhen, desto weiter entfernen Sie sich von Ihrem Ziel. Und jetzt legen Sie endlich die Waffe weg. Ich schaffe es ohne Sie. Oh, da kommt Crest. Wir können ihn ja mal fragen, was er von Ihrem Plan hält. Nun, es geht Ihnen wirklich gut? Warum fragen Sie denn immer wieder? Weil ich gezwungen war, den Schulungsvorgang zu unterbrechen. Wir haben Fälle gehabt, bei denen eine solche Unterbrechung zum Wahnsinn geführt hat. Ach, und dennoch haben Sie es getan? Ich musste, denn Tora war drauf und dran, eine unfassbare Torheit zu begehen. Ich musste sie wecken, Roden. Denn sonst hätte Tora uns alle in die Vernichtung geführt. Machen Sie sich keine Sorgen. Bulli und ich haben alles gut überstanden. Du bist ein elender Verräter, Christ. Nein, ich bin kein Verräter. Du wirst es noch einsehen, meine Tochter. Aber ich fürchte, das wird noch sehr lange dauern. Hören Sie mir zu, Tora. Wir alle haben von Ihrer Widerspenstigkeit und Ihrem Hochmut die Nase voll. Von jetzt an übernehme ich das Kommando über dieses Beiboot. Und ich werde jeden weiteren Versuch, Ihre Pläne in die Wirklichkeit umzusetzen, als Meuterei betrachten. Crest schloss Perry Rodan und Reginald Bull erneut an den Indoktrinator an, um die Hypnoschulung bis zum Ende durchzuführen. Als Rodan danach die Augen aufschlug und sich erhob, erlebten der alte Arkonide und Tora, deren Gesicht auf einem Bildschirm zu sehen war, eine Überraschung. Nun, Perry, alles in Ordnung? Durchaus nicht. Ich habe einen Fehler gefunden. Interessant. Was für ein Fehler? Das Problem der Reproduzierbarkeit von Hyperflugrouten. Die zugrunde gelegte Differentialgleichung ist instabil, außerdem formelmäßig nicht lösbar. Die Differentialgleichung ist siebter Ordnung. Sie verwenden ein numerisches Näherungsverfahren 13. Ordnung. Es ist noch instabiler als die Gleichung. Im Gebiet der Instabilität schaukeln sich kleine Abweichungen zu großen Fehlern auf. Das ist richtig. Auf Arkon war man offensichtlich zu bequem, die Grundgleichung auf ihre Stabilität zu untersuchen. Zu bequem? Eigentlich wollte ich nicht darüber mit Ihnen reden. Ich wollte Ihnen nur danken für alles, was Sie für uns getan haben. Brody, wir sind es, die Ihnen zu danken haben. Wissen Sie, dass sich niemals zuvor jemand zugetraut hat, die Erkenntnisse von 10 Entwicklungsstufen auf einmal in sich aufzunehmen? Ich habe Sie lange beobachtet, bis ich sicher war, dass Sie diesen Schritt ohne Gefahr für Ihren Verstand wagen durften. Tatsächlich? Ich erwartete, dass Sie ein paar Tage benötigen würden, um sich vor dem Schock der 10-Stufen-Schulung zu erholen. Und was tun Sie? Sie sagen, kaum dass das Gerät ausgeschaltet ist, hier habt ihr Narren einen Fehler gemacht. Wissen Sie, was das heißt? Perry, Bist du schon wach? Wie du siehst, Bully. Alles okay? Perry, hör zu. Sie haben einen Fehler gemacht, weißt du das? Als Sie versuchten, einen Hyperflug mathematisch zu reproduzieren, setzen Sie eine Differentialgleichung siebter Ordnung an. Mhm. Dazu haben Sie... Bulli, hör auf, hör auf! Wieso? Was ist denn los? Einige Stunden später kämpften Rodan und Bully sich durch die Trümmer des zerstörten Archon-Raumers auf dem Mond voran. Sie hofften, im Innern des Raumers noch Dinge zu finden, die sie für den Bau des neuen Raumschiffes verwenden konnten. Hier kommen wir nicht weiter, Bully. Wir müssen das Schott aufschießen. Anders geht es nicht. Du hast recht. Die Luft wird aus der Innenzelle entweichen, aber hier lebt sowieso niemand mehr. Rodan! Bully! Kommen Sie schnell! Kraft, was ist passiert? Schnell, kommen Sie doch! Los, Bully, zurück! Ja. Antigrav benutzen, dann kommen wir schneller voran. Kraft, reden Sie, was ist? Etwas Schreckliches! So, draußen hören wir. Schnell zum Beiboot. Tora hat eine Hypersonde ausgefahren. Das war nicht gegen die Abmachung. Und ich habe sie nicht daran gehindert. Schnell, in die Schleuse und schottet ihn! Innen schaut auf, Bully. Schon dabei. Los zur Zentrale. Warte! Ich will das den Anzug loswerden. Ja, hast recht. So, und jetzt ab zur Zentrale, in den Antigravschacht. Da ist Crest ja schon. Weiter, Crest. Hypersonden dienen dazu, den Richtstrahl eines Hypersenders ausfindig zu machen. Was war mit dieser Sonde? Sie hat den Impuls unseres eigenen Hypersenders aufgefangen. Drüben, aus dem Wrack. Automatische Notimpulse! Verstehen Sie? Der Sender strahlt ein Notsignal aus und er richtet sich auf den nächstgelegenen Empfänger. Das wäre Myra 4, knapp 800 Lichtjahre von hier entfernt. Dort ist nichts als ein Vorposten mit Robotschiffen. Das macht die Sache umso gefährlicher. Die Roboter werden kommen, das Wrack entdecken und sich an den Tätern von der Erde rächen. Die Robotschiffe werden aus der Erde einen Schutthaufen machen. In den folgenden Tagen bereitete sich die dritte Macht auf den bevorstehenden Angriff vor. Rodan rechnete mit 5 Robotschiffen, einer erdrückenden Übermacht, der man sich auf jeden Fall stellen musste. 2 Tage nach der Rückkehr des Beibootes vom Mond stürzte Dr. Manoli plötzlich in die Zentrale des Raumschiffes, wo Rodan und Crest sich aufhielten. Harry, ich habe eine Funknachricht der Raumstation Freedom aufgefangen. Ein Raumschiff steuert den Mond an. Hier, ich habe mitgeschrieben. Danke. Das ist ja unglaublich. Crest, die Raumstation meldet einen Fremdkörper aus der Richtung Marsbahn im Anflug auf den Mond. Einen? Was halten Sie davon? Haben Sie weitere Angaben? Geschwindigkeit 2×10 Metersekunden. Form des Objekts? Spindelförmig, wie 2 Torpedos, die man in der Mitte auseinandergeschnitten und mit den Spitzenenden wieder zusammengefügt hat. Die Phantan-Leute! Sie haben solche Raumschiffe. Die Phantan-Leute könnten den Notruf abgehört haben. Sie vermuten dasselbe wie ich, Rodan. Sagen Sie es. Der Stützpunkt auf Myra 4 ist nicht mehr in den Händen des Imperiums. Was da kommt, ist kein Robotkreuzer, sondern ein Schiff aus einem rebellierenden Teil der Kolonialflotte. Richtig. Hoffentlich bleibt es das Einzige. Alan D. Merchant, der Chef der westlichen Geheimdienste, will ich sprechen, Perry. Ich kann hierher auf Bildschirm umschalten. Merchant. Endlich. Ja, schalte um. Sofort. Es scheint etwas gebracht zu haben, dass wir die Großmächte über den bevorstehenden Robotangriff informiert haben, der allein auf ihr Schuldkonto geht. So, da ist Merchant. Rodan, gut, dass ich Sie erreiche. Sie brauchen mir nicht zu sagen, wie es steht. Ich weiß, dass der Angriff unmittelbar bevorsteht. Wir sind bereits dabei, die großen Städte zu evakuieren. Ich will Ihnen nicht verheimlichen, Merchant, dass wir es nicht mit den erwarteten Robotschiffen zu tun haben, sondern mit dem Raumschiff einer arkonidischen Kolonialmacht. Wir haben die Chance, es zu besiegen. Aber das ändert die Situation nicht entscheidend. Sie glauben, dass diesem Raumschiff andere folgen werden? Ich bin davon überzeugt. Auch andere werden den Notruf des arkonidischen Kreuzers gehört haben und ihm nachgehen. Zumindest gewinnen wir vielleicht eine Atempause. Ja, das wäre doch schon etwas. Sie wissen, was ich meine. Sie können es sich nicht leisten, uns weiterhin Schwierigkeiten zu machen. Wir sind die Einzigen, die einer Gefahr aus dem All begegnen können. Ich kann Ihnen sagen, dass der NATO-Bereich Ihnen volles Vertrauen schenkt. Auch Moskau und Peking sind überzeugt, dass nur Sie uns gegen Angriffe von außen verteidigen können. In dem Augenblick, Merkend, in dem Sie uns völlig und auf jedem Gebiet vertrauen, werden wir unseren Stützpunkt öffnen und alles, was wir haben und wissen, der gesamten Menschheit zur Verfügung stellen. Schließen Sie Frieden mit uns. Mit einem ebenso gewagten wie geschickten Manöver führte Perry Rhodan das Beiboot zum Mond, wo er sich in einem Krater auf die Lauer legte. Bei ihm in der Zentrale waren Reginald Bull und Crest und Dr. Haggard, der an den Ortungsgeräten saß. Jeder von ihnen wusste, dass sie es nicht zu einem längeren Kampf kommen lassen durften. Ortung, Mr. Bull. P015, Theta 030, Abstand 800.000 Meter. Geschwindigkeit? 5 Meter pro Sekunde. Sie fliegen genau auf das Wrack des Kreuzers zu. Wie ist unsere Position, Bully? Günstig, Perry. Das heißt, wir könnten noch ein paar Meter zum Rand des Kraters hin aufsteigen. Einverstanden. Das genügt. Da. Wir haben das Spindelschiff auf den Bildschirmen. Die Fantan-Leute kommen. Bully, wie willst du sie angreifen? Mit dem Kristallfeld-Neutralisator. Nur Nebel von Wasserstoff, Kohlenstoff und Metallatom wird von ihnen übrig bleiben. Es genügt, wenn du das Schiff beschädigst, Bully. Gut. Ich beschränke den Beschuss auf 20 Sekunden. Aber wenn es hart auf hart geht, kann ich keine Rücksicht nehmen. Abstand 300.000 Meter. Sie bremsen. Jetzt bleiben Sie auf der Stelle stehen. Sie haben uns geortet, Bully. Feuer! Feuer! Wir müssen höher steigen, Perry. Höher! Ich brauche eine bessere Schutzposition. Treffer! Bully, ausgezeichnete Leistung! Die Kristallwand des Spindelschiffs zerfällt. Achtung! Sie schießen zurück! Feuer, Bully! Feuer! Ich dachte, Sie sind erledigt. Getroffen, Bully! Das Schiff der Fantan-Leute bricht auseinander! Es ist vorbei. Feuer einstellen. Wir haben es geschafft. Oh, das war knapp. Das war mehr als knapp. Sie haben uns getroffen. Mit dem nächsten Schuss hätten Sie uns zerfetzt. Es ist vorbei, Bully. Nein, noch nicht, Dr. Haggard. Wir müssen den Notsender zum Schweigen bringen. Sonst ist der nächste Gegner schon morgen da. Und wir brauchen ein wenig Luft, um uns auf die einstellen zu können, die mit Sicherheit kommen werden. Wir schalten den Notsender aus und kehren zur Erde zurück. Bully, du kannst schon mal die Nachricht durchgeben, dass die erste Schlacht in einem vielleicht sehr langen Krieg gewonnen ist. Die Regierungen der Erde sollen wissen, dass sie sich keinen besseren Verbündeten wünschen können als die dritte Macht. Wenn es um das Wohl der ganzen Menschheit geht. Willst du ihnen das nicht selbst sagen? Dazu ist nach der Landung noch genug Zeit. Vorab wollen wir der Menschheit zu verstehen geben, dass ein neuer, großer Abschnitt ihrer Geschichte begonnen hat. Wir sind gehalten, von nun an in Jahrtausende zu denken. Sonst gehen wir zugrunde. Nach diesem Kampf lenkten die Großmächte der Erde ein. Sie bereiteten den Männern der dritten Macht einen triumphalen Empfang und noch am gleichen Tag erhielt Perry Rhodan die Einladung zu einer Weltkonferenz, an der die dritte Macht als stimmberechtigter Partner teilnehmen sollte. Etwas später am Abend erschien Tora überraschend in Rhodans Kabine. Tora, kommen Sie herein. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich habe Zeit gehabt, um über verschiedene Dinge nachzudenken. Ich glaube, dass ich mich in manchen Situationen nicht so verhalten habe, wie man es von mir hätte erwarten können. Aber setzen Sie sich doch, Tora. Danke. Ich glaube, ich erkenne jetzt, welchen Weg Sie gehen und wohin er führen wird. Ich vertraue Ihnen. Bei der Menschheit bin ich mir noch nicht so sicher. Ich weiß zu wenig über Sie und was ich weiß, ist nicht sehr ermutigend. Sie werden Ihr Urteil noch ändern. Mag sein. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Sie in mir jetzt keine Gegnerin mehr zu sehen brauchen. Ihre Pläne sind gut und vielleicht werden die Terraner das arkonidische Erbe im galaktischen Imperium antreten. Ich werde abwarten und mich später entscheiden. Bitte nehmen Sie meine Hand, Tora. Ich möchte Ihnen danken. Ich, respektiere Ihre Haltung und ich glaube, dass Crest sich auch nicht anders verhalten wird. Oh, Crest hat unverantwortlich... Nein, nein, warten Sie, Tora, warten Sie. Crest ist ein Arkonide, ein Angehöriger Ihres Volkes. Er ist aus Dankbarkeit für seine Heilung für uns gewesen und vielleicht war er auch ein wenig einsichtiger als Sie. Er wird jedoch ein Arkonide bleiben, solange er lebt. Aus ihm wird nie ein Erdenmensch. Für Sie aber besteht durchaus noch Hoffnung. Es machte Rodan wenig aus, dass Tora wegen seiner letzten Bemerkung gekränkt war. Sie verzog das Gesicht und ging hinaus. Doch er wusste, dass die Tage ihrer stolzen Unnahbarkeit gezählt waren. Und während er darüber nachdachte, wurde ihm klar, dass er sie liebte.